D. 37. 1. W-H-E-R-E. 2. L-A-N-G-U-A-G-E. 3. W-H-O. 4. Q-U-I-C-K. 5. C-A-L-L-E-D. 6. E-N-J-O-Y. 7. E-M-G-L-I-S-H. 8. O-N-L-Y. 9. S-A-W. 10. G-E-T-T-I-N-G. 11. A-S-L-E-E-P. 12. P-R-O-N-U-N-C-I-A-T-I-O-N.